Der Anblick bekannter Dinge, die an ihren Augen vorüberzogen, ließ Emma ihr gegenwärtiges Leid ein wenig vergessen. Unerträgliche Müdigkeit drückte sie nieder, und so erreichte sie ihr Zuhause, betäubt, mutlos, fast eingeschlafen. »Komme, was wolle«, sagte sie sich. Und dann, wer weiß, warum sollte nicht aus heiterem Himmel etwas Ungewöhnliches passieren? Lheureux konnte sogar sterben. Morgens um 9 wurde sie von Stimmengewirr unten auf dem Platz geweckt. An der Markthalle waren Menschen zusammengeströmt, um einen großen Anschlag zu lesen, der an einem Pfosten klebte, und sie sah, dass Justin auf einen Prellstein kletterte und den Anschlag herunterfetzte. Doch im selben Augenblick packte ihn der Feldhüter am Schlawittchen. Monsieur Homais kam aus der Apotheke gelaufen und Mutter Lefrançois schien inmitten der Menge zu salbadern. »Madame, Madame«, rief die hereinstürzende Félicité, »es ist abscheulich!« Und das arme Mädchen, ganz durcheinander, reichte ihr ein gelbes Blatt, das sie eben von der Tür gerissen hatte. Emma las mit einem Blick, dass ihr gesamtes Mobiliar zur Versteigerung kam. Stumm schauten sie sich an. Sie hatten, Dienstmagd und Herrin, kein Geheimnis voreinander. »Endlich«, seufzte Félicité, »wenn ich Sie wäre, Madame, ich würde zu Monsieur Guillaumin gehen.« »Glaubst du?« Und diese Frage bedeutete, »du kennst das Haus durch seinen Diener. Hat der Herr vielleicht dann und wann von mir gesprochen?« »Ja, gehen Sie hin, das ist am besten.« Sie kleidete sich an, nahm ihr schwarzes Kleid und das Kapotthütchen mit den Jettperlen, und um nicht gesehen zu werden, der Platz war immer noch voller Leute, lief sie um das Dorf herum über den Weg am Flussufer. Ganz atemlos kam sie ans Gartentor des Notars. Der Himmel war trüb und es fiel ein wenig Schnee. Auf ihr Klingeln erschien Theodor in roter Weste auf der Außentreppe. Er kam und öffnete, fast familiär wie einer guten Bekannten, und führte sie ins Esszimmer. Ein großer Porzellanofen schnurrte unter einem Kaktus, der die Nische füllte, und in schwarzen Holzrahmen auf Eichen gemaserter Tapete hingen Steubens Esmeralda und Chopins Potiphar. Der gedeckte Tisch, zwei silberne Rechauss, die kristallenen Türknäufe, das Parkett und die Möbel, alles glänzte vor makelloser englischer Sauberkeit. Die Fensterscheiben waren in jeder Ecke mit Buntglas verziert. »So ein Esszimmer«, dachte Emma, »müsste ich haben.« Der Notar kam herein, mit dem linken Arm seinen palmwedelgeschmückten Hausmantel gegen den Leib drückend, während er mit der anderen Hand rasch sein kastanienbraunes Samtbarett lüpfte, das eitel auf der rechten Seite saß, denn hier endeten drei blonde Strähnen, die dem Hinterkopf entsprossen und sich um seinen kahlen Schädel wanden. Nachdem er ihr einen Stuhl angeboten hatte, setzte er sich zum Frühstück, unter vielen Entschuldigungen wegen dieser Unhöflichkeit. »Monsieur«, sagte sie, »ich möchte Sie bitten.« »Um was, Madame?« »Ich höre.« Sie begann, ihre Lage zu schildern. Maître Guillaumin kannte sie, denn er steckte insgeheim mit dem Tuchhändler unter einer Decke, bei dem er stets Gelder fand für hypothekarisch gesicherte Darlehen, die man ihn aufzunehmen bat. Er wusste also, und besser als sie, um die lange Geschichte dieser Wechsel, ganz unbedeutend zunächst, mit verschiedenen Namen als Indossanten, auf lange Fälligkeiten ausgestellt und ständig prolongiert, bis zu dem Tag, da der Händler alle Proteste zusammengenommen und seinen Freund Vinsart beauftragt hatte, in eigenem Namen die nötigen gerichtlichen Schritte zu veranlassen, denn er wollte bei seinen Mitbürgern nicht als Halsabschneider gelten. Sie mischte in ihren Bericht Vorwürfe gegen Lheureux, Vorwürfe, zu denen der Notar von Zeit zu Zeit ein paar nichtssagende Worte fallen ließ. Er aß sein Kotelett und trank seinen Tee. Dabei versenkte er das Kinn in seine himmelblaue Halsbinde, gespickt mit zwei Diamantnadeln, die ein Goldkettchen verband. Und er lächelte immerzu mit einem merkwürdigen Lächeln auf süßliche und zweifelhafte Art. Doch als er merkte, dass sie nasse Füße hatte, »rücken Sie doch näher an den Ofen, weiter hinauf an die Kacheln.« Sie hatte Angst, etwas schmutzig zu machen. Der Notar erwiderte galant, schöne Dinge können nichts beschädigen. Nun versuchte sie, ihn zu rühren und wurde dabei selbst so rührselig, dass sie anfing, von der Enge ihres Hausstands zu erzählen, von ihren Verlegenheiten, ihren Bedürfnissen. Das konnte er gut verstehen, eine elegante Frau. Und ohne mit dem Essen aufzuhören, hatte er sich ganz ihr zugewandt, so dass er mit dem Knie ihr Stiefelchen berührte, dessen Sohle sich am Ofen dampfend wölbte. Doch als sie ihn um 1000 écus bat, kniff er die Lippen zusammen und erklärte dann sehr zu bedauern, dass er seinerzeit ihr Vermögen nicht verwaltet habe, denn es gäbe 100 überaus bequeme Möglichkeiten, selbst für eine Dame, sein Geld anzulegen. Man hätte entweder mit den Torfgruben von Grümnil oder den Grundstücken in Le Havre fast risikofrei vortreffliche Spekulationen wagen können. Und sie verzehrte sich vor Wut bei dem Gedanken an die fantastischen Beträge, die sie gewisslich verdient hätte. »Wie kommt es«, fuhr er fort, »dass Sie mich nie aufgesucht haben?« »Ich weiß nicht recht«, sagte sie. »Warum? Habe ich Ihnen so viel Angst gemacht?« »Ja, ich müsste mich beklagen, kaum dass wir einander kennen. Und doch bin ich Ihnen sehr ergeben. Daran zweifeln Sie hoffentlich nicht mehr.« Er streckte seine Hand aus, ergriff die ihre, drückte einen gierigen Kuss darauf, dann behielt er sie auf seinem Knie und er spielte zärtlich mit ihren Fingern, erzählte ihr 1000 Schmeicheleien. Seine eintönige Stimme wisperte wie ein dahinplätschernder Bach. Ein Funke blitzte aus seinem Auge durch die Spiegelung der Brille und seine Hände langten in Emmas Ärmel, um ihre Haut zu tätscheln. Sie spürte auf ihrer Wange den Hauch seines keuchenden Atems. Der Mann war ihr furchtbar zuwider. Sie sprang auf und sagte, »Monsieur, ich warte.« »Worauf?« fragte der Notar und wurde plötzlich sehr blass. »Das Geld.« »Aber...« Dann, einem jähen, übermächtigen Verlangen nachgebend, »gut, ja...« Auf Knien rutschte er zu ihr, ohne Schonung für seinen Hausmantel. »Bitte bleiben Sie! Ich liebe Sie!« Er umschlang ihre Taille. Tiefes Rot schoss Madame Bovary ins Gesicht. Sie wich mit entsetzter Miene zurück und schrie, »Sie nutzen meine Not schamlos aus, Monsieur! Ich bin zu bedauern, nicht zu kaufen!« Und sie ging. Der Notar blieb verdutzt zurück und starrte auf seine schönen, bestickten Pantoffeln. Sie waren ein Geschenk der Liebe. Dieser Anblick tröstete ihn schließlich. Obendrein dachte er, ein solches Abenteuer hätte vielleicht allzu weit geführt. »Dieser Schuft, dieser Lump, so eine Niedertracht«, sagte sie sich, während sie mit kräftigem Schritt unter den Espen der Chaussee davoneilte. Die Enttäuschung über den Fehlschlag steigerte die Empörung ihres verletzten Schamgefühls. Ihr schien die Vorsehung verfolge sie erbittert, und das schmeichelte ihrem Stolz. Nie zuvor hatte sie so viel Achtung vor sich selbst empfunden, so viel Verachtung für die anderen. Etwas Kämpferisches beseelte sie. Am liebsten hätte sie die Männer geschlagen, ihnen ins Gesicht gespuckt, alle miteinander zermalmt. Und immer noch ging sie hastig geradeaus, blass, bebend, zornig, mit tränennassen Augen den leeren Horizont absuchend und gewissermaßen den Hass auskostend, der sie erstickte. Als ihr Haus auftauchte, wurde sie von Lähmung befallen. Sie konnte nicht weiter, aber sie musste. Wohin auch sollte sie fliehen? Felicité wartete vor der Tür. »Und?« »Nichts«, sagte Emma. Und eine Viertelstunde lang berieten sie gemeinsam, wer in Yonville vielleicht geneigt sein könnte, ihr zu helfen. Doch jedes Mal, wenn Felicité einen Namen nannte, widersprach Emma, »Ach was, die wollen nicht!« »Und Monsieur wird gleich kommen. Ich weiß. Lass mich allein.« Sie hatte alles versucht. Jetzt war nichts mehr zu machen. Und wenn Charles hereintrat, musste sie ihm sagen, »Geh weg da, der Teppich, auf dem du stehst, gehört uns nicht mehr. Von deinem Haus bleibt dir kein Möbel, keine Nadel, kein Strohhalm, und ich habe dich zugrunde gerichtet, du armer Mann.« Zuerst wurde er laut aufschluchzen, dann ausgiebig weinen und am Ende, wenn der erste Schreck vorbei war, verzeihen. »Ja«, flüsterte sie zähneknirschend, »er wird mir verzeihen, er, dem ich nicht für eine Million vergeben könnte, dass er in mein Leben getreten ist, nie und nimmer.« Der Gedanke, dass Bovary ihr überlegen war, machte sie rasend. Und dann, ob sie gestand oder nicht gestand, jetzt gleich, am Nachmittag, morgen, er würde von der Katastrophe ja doch erfahren. Sie musste auf die grässliche Szene also warten und die Last seiner Großherzigkeit ertragen. Sie überlegte, ob sie noch einmal zu Lheureux gehen sollte. Wozu? Ihrem Vater schreiben? Es war zu spät. Und vielleicht reute es sie schon, dass sie dem anderen nicht nachgegeben hatte. Da hörte sie den Hufschlag eines Pferdes auf der Allee. Er war's. Er öffnete das Gatter. Er war weißer als die Gipswand. Sie stürzte hinaus auf die Treppe, entfloh rasch über den Platz. Die Frau des Bürgermeisters, die vor der Kirche mit Lestiboudois plauderte, sah, dass sie zum Steuereinnehmer ging. Sie rannte los, um es Madame Caron zu sagen. Die beiden Damen kletterten auf den Dachboden und versteckt hinter der auf Stangen trocknenden Wäsche bezogen sie Posten und überblickten bequem Binets ganzes Zuhause. Er war allein in seiner Mansarde, beschäftigt, eine jener unbeschreiblichen Elfenbeinschnitzereien in Holz nachzubilden, bestehend aus Halbmonden, aus ineinandergreifenden Kugeln, alles zusammen kerzengerade wie ein Obelisk und zu nichts gut. Und er machte sich ans letzte Stück, war fast schon am Ziel. Im Halbdunkel der Werkstatt flog heller Staub aus seinem Gerät wie ein Funkenstrahl unter den Hufeisen eines galoppierenden Pferdes. Die zwei Räder drehten sich, surrten. Binet lächelte mit gesenktem Kinn, geblähten Nüstern und schien völlig versunken in ein so allumfassendes Glück, wie es gewiss nur mediokren Tätigkeiten innewohnt, die mit leichten Schwierigkeiten den Verstand ergötzen und ihn durch eine Vollendung befriedigen, über die hinaus nichts zu erträumen bleibt. »Ah, da ist sie«, sagte Madame Tüvache. Doch wegen der Drechselbank war es unmöglich zu hören, was sie sagte. Endlich glaubten die Damen, das Wort Franc zu verstehen, und die alte Tüvache zischte ganz leise, »sie bittet um Aufschub für ihre Steuern.« »Scheint so«, erwiderte die andere. Die beiden sahen sie hin und her gehen, an den Wänden die Serviettenringe betrachtend, die Kerzenständer, die Geländerknäufe, während Binet sich zufrieden den Bart strich. »Will sie etwas bei ihm bestellen?« sagte Madame Tüvache. »Er verkauft doch nichts«, hielt ihre Nachbarin dagegen. Der Steuereinnehmer schien zu lauschen, mit weit aufgerissenen Augen, als begreife er nichts. Sie redete weiter, schmeichelnd, flehend. Sie trat näher zu ihm, ihr Busen atmete heftig. Keiner sprach mehr ein Wort. »Macht sie ihm Avancen?« sagte Madame Tüvache. Binet war rot bis über die Ohren. Sie ergriff seine Hände. »Oh, das geht zu weit!« Und sie trug ihm wohl etwas Schändliches an, denn der Steuereinnehmer, immerhin ein tapferer Mann, er hatte bei Bautzen und Lützen gekämpft, den Feldzug in Frankreich mitgemacht und war sogar für das Kreuz vorgeschlagen worden, fuhr plötzlich zurück wie beim Anblick einer Schlange und rief, »Madame, was fällt Ihnen ein?« »Solche Frauen müsste man auspeitschen«, sagte Madame Tüvache. »Wo ist sie jetzt hin?« fragte Madame Caron. Denn während dieser Worte war sie verschwunden. Als die beiden schließlich sahen, dass sie rasch in die Hauptstraße einbog und sich nach rechts wandte, wie um auf den Friedhof zu gehen, hagelte es Spekulationen. »Mutter Rollet«, sagte sie, als sie bei der Amme eintraf, »ich ersticke. Lockern Sie mir das Korsett.« Sie fiel auf das Bett. Sie schluchzte. Mutter Rollet bedeckte sie mit einem Unterrock und blieb neben ihr stehen. Als sie keine Antwort mehr gab, entfernte sich die gute Frau, setzte sich ans Spinnrad und begann Flachs zu spinnen. »Oh, aufhören«, murmelte sie in dem Glauben, Binets Drechselbank zu vernehmen. »Was quält Sie?« fragte sich die Amme. »Warum kommt sie hierher?« Sie war hergelaufen, getrieben von einem Grauen, das sie aus ihrem Haus jagte. Auf dem Rücken liegend, reglos und mit starrem Blick, erkannte sie alle Gegenstände nur undeutlich, obwohl sie ihre ganze Aufmerksamkeit darauf richtete, mit schwachsinnigem Beharren. Sie stierte auf die Abbröckelungen der Wand, zwei nebeneinander rauchende Holzscheite und eine lange Spinne, die über ihrem Kopf einherspazierte, in einer Ritze des Holzbalkens. Endlich ordnete sie ihre Gedanken. Sie erinnerte sich. Eines Tages mit Leon. Ach, wie fern das war. Die Sonne schien auf den Fluss und überall duftete es nach Clematis. Von ihren Erinnerungen fortgespült wie in einem sprudelnden Wildbach kam ihr der Vortag bald wieder in den Sinn. »Wie spät ist es?« fragte sie. Mutter Rollet ging hinaus, hob die Finger ihrer rechten Hand in die Richtung, wo der Himmel am hellsten war, kehrte langsam zurück und sagte, »Bald drei.« »Ah, danke, danke.« Denn er würde kommen, ganz sicher. Er hatte Geld aufgetrieben. Vielleicht aber würde er dorthin gehen, nicht ahnend, dass sie hier war, und sie befahl der Amme, nach ihrem Haus zu laufen und ihn herzubringen. »Beeilen Sie sich!« »Aber ja, meine Gnädigste, ich gehe schon, ich gehe schon.« Sie wunderte sich jetzt, dass sie nicht gleich an ihn gedacht hatte. Gestern hatte er sein Wort gegeben, er würde es nicht brechen. Und schon war sie bei Lheureux, sah sich die drei Banknoten auf den Tisch legen. Hinterher musste sie noch eine Geschichte erfinden, die Bovary alles erklärte. Was für eine... Aber die Amme kam und kam nicht. Da in dem Häuschen keine Uhr war, fürchtete Emma, sie überschätze bloß die verstrichene Zeit. Sie begann im Garten umherzuspazieren, Schritt für Schritt. Sie folgte dem Pfad an der Hecke entlang und kehrte rasch um, in der Hoffnung, die gute Frau wäre über einen anderen Weg heimgekehrt. Schließlich, des Wartens müde, von Zweifel befallen, den sie verdrängte, unsicher, ob sie schon ein Jahrhundert hier war oder eine Minute, setzte sie sich in einen Winkel und schloss die Augen, hielt sich die Ohren zu. Das Gatter quietschte. Sie tat einen Sprung. Bevor sie etwas sagen konnte, hatte Mutter Rollet verkündet, »Bei Ihnen war niemand.« »Wie?« »Na, niemand.« »Und Monsieur weint. Er ruft nach Ihnen. Man sucht Sie.« Emma gab keine Antwort. Sie atmete schwer, wild um sich blickend, während die Bäuerin, erschrocken über ihr Gesicht, instinktiv zurückwich und glaubte, nun sei sie verrückt. Plötzlich fasste sie sich an die Stirn, stieß einen Schrei aus, denn ihr war der Gedanke an Rodolphe wie ein greller Blitz in dunkler Nacht durch die Seele gezuckt. Er war so gut, so feinfühlend, so großherzig. Und außerdem sollte er zögern, ihr diese Gefälligkeit zu erweisen. Sie wüsste schon, wie sie ihn dazu brächte. Mit einem einzigen Liedschlag würde sie ihn an ihre verflossene Liebe erinnern. Sie machte sich also auf den Weg nach La Huchette, ohne zu merken, dass sie etwas tun wollte, was sie vor kurzem noch so erbost hatte, ohne auch nur im Mindesten zu ahnen, dass sie sich prostituierte. Sie fragte sich im Gehen, was soll ich sagen, womit anfangen? Als sie näher kam, erkannte sie die Büsche, die Bäume, den Stechginster auf dem Hügel, das Schloss weiter hinten. Sie spürte wieder die Gefühle ihrer ersten Verliebtheit, und ihr armes, eingeschnürtes Herz weitete sich zärtlich. Lauer Wind strich ihr übers Gesicht, schmelzender Schnee tropfte von den Knospen ins Gras. Sie trat wie früher durch die kleine Parktür, gelangte in den Ehrenhof, den eine Doppelreihe dichter Linden säumte. Sie wiegten säuselnd ihre langen Äste. Die Hunde im Zwinger bellten, und ihr lautes Gekläff hallte wieder, ohne dass jemand erschien. Sie stieg die gerade, breite Treppe mit dem Holzgeländer hinauf zu einem Flur mit staubigen Fliesen, von dem nacheinander mehrere Zimmer abgingen wie in Klöstern oder Gasthöfen. Seines lag am Ende, ganz hinten, links. Als ihre Finger den Riegel berührten, verließen sie mit einem Mal alle Kräfte. Sie hatte Angst, er könnte nicht da sein, wünschte es fast. Und doch war er ihre einzige Hoffnung, die letzte Aussicht auf Rettung. Sie besann sich einen Augenblick, festigte ihren Mut im Wissen um die zwingende Notwendigkeit und trat ein. Er saß vor dem Feuer, beide Füße auf der Kamineinfassung und rauchte Pfeife. »Ach, Sie!« sagte er und schnellte hoch. »Ja, ich möchte Sie um Rat bitten, Rudolf.« Und trotz aller Anstrengung schaffte sie es nicht, den Mund aufzumachen. »Sie haben sich nicht verändert. Sie sind reizend wie einst.« »Oh«, erwiderte sie bitter, »es sind traurige Reize, mein Freund, denn sie wurden von Ihnen verschmäht.« Da begann er, sein Verhalten zu erklären, entschuldigte sich mit windigen Worten, weil ihm nichts Schlaueres einfiel. Sie ließ sich einlullen von seinem Gerede, mehr noch von seiner Stimme und der wohlgestalten Erscheinung, so dass sie vorgab, zu glauben, oder vielleicht wirklich glaubte, was er als Grund für den Bruch vorschützte. Es war ein Geheimnis, von dem Ehre und sogar Leben einer dritten Person abhingen. »Gleichviel«, sagte sie und blickte traurig auf ihn, »ich habe sehr gelitten.« Er antwortete philosophisch, »so ist das Leben.« »War es denn für Sie«, fragte Emma, »wenigstens gut seit unserer Trennung?« »Ach, weder gut noch schlecht.« »Vielleicht wären wir besser niemals auseinandergegangen.« »Ja, vielleicht.« »Glaubst du«, sagte sie näher kommend, und sie seufzte, »oh, Rudolf, wenn du wüsstest, ich habe dich sehr geliebt.« Nun fasste sie nach seiner Hand, und eine Weile standen sie da mit verschlungenen Fingern, wie am ersten Tag bei der Landwirtschaftsausstellung. Aus Stolz wehrte er sich gegen die Rührung. Doch an seine Brust sinkend sagte sie, »wie sollte ich ohne dich leben? Man kann sich das Glücklichsein nicht abgewöhnen. Ich war verzweifelt, ich glaubte, ich würde sterben. Ich werde dir alles erzählen, du wirst schon sehen. Und du bist mir ausgewichen.« Denn seit 3 Jahren war er ihr mit Bedacht aus dem Weg gegangen, wegen jener angeborenen Feigheit, die bezeichnend ist für das starke Geschlecht. Und Emma redete weiter mit herzigem Nicken, schmeichelnder als eine verliebte Katze. »Du liebst andere, gesteh's. Oh, ich begreife sie, ja, ich verzeih's ihnen. Du hast sie verführt, wie du mich verführt hast. Du bist eben mein Mann. Du besitzt alles, was nötig ist, um Liebe zu wecken. Aber wir werden neu anfangen, nicht wahr? Werden uns lieben. Schau, ich lache, ich bin glücklich. Sag etwas.« Und sie war hinreißend, mit ihrem Blick, in dem eine Träne funkelte, wie das Wasser eines Gewitters in einem blauen Kelch. Er zog sie auf seinen Schoß und fuhr mit dem Handrücken sanft über ihr glatt gescheiteltes Haar, auf dem im Dämmerlicht wie ein goldener Pfeil ein letzter Sonnenstrahl schimmerte. Sie senkte den Kopf. Schließlich küsste er sie auf die Augenlider, ganz sachte, kaum dass seine Lippen sie berührten.